Chapter 17. Blättern wir zu 1. Samuel Kapitel 17. And we will resume the story of David and Goliath. Wir werden die Geschichte von David und Goliath abrunden. Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. And we pray that you would bless your word to our hearts. Wir beten, dass du dein Wort in unseren Herzen zum Segen werden lässt. Thank you for our friends on the website. Danke für unsere Freunde auf der Website. If you'd like to sign our guest book, we would appreciate that. Wenn ihr unser Gästebuch unterschreiben wollt, dann schätzen wir das. Just say hi and build us up. Sagt einfach Hallo und sagt was Aufbauendes. If you leave your address, we'll write you back. Und wenn ihr eure Adresse draufschreibt, dann schreiben wir euch zurück. Okay, 1 Samuel 17. 1. Samuel 17. We left off, I believe, in verse 40. Ich glaube, wir haben in Vers 40 aufgehört. Where David took his stick in his hand and chose for himself five smooth stones. Wo David seinen Stab in seine Hand nahm und fünf glatte Steine auswählte. From the brook and put them in the shepherd's bag which he had. Aus dem Bach und sie in seine Hirtentasche tat. Even in his pouch. Die er bei sich hatte. And his sling was in his hand. Und die ihm als Schleudertasche diente und nahm seine Schleuder in seine Hand. And he approached the Philistine. Und ging dem Philister entgegen. Oh, I love this story. Ah, ich liebe diese Geschichte. Okay, last week at the end of the message, I quoted this verse from Proverbs. Letzte Woche habe ich gegen Ende der Botschaft einen Vers aus Sprüchen zitiert. Life and death, das Leben und der Tod, are in the power of the tongue. Liegen in der Macht der Zunge. The power of life and death are in the tongue. Die Macht über Leben und Tod liegt in der Zunge. And that's from Proverbs 18:21. Und das ist von Sprüche 18:21. Not 11:24. Nicht 11:24. A correction there. Das ist eine Ausbesserung. But I want to use that verse today. Aber ich möchte diesen Vers heute verwenden. The power of life and death are in the tongue. Die Macht von Tod und Leben liegt in der Zunge. And in 1 Peter chapter 1 I had mentioned that the trial of our faith is more precious than gold. Und in 1. Petrus habe ich erwähnt, dass die Prüfung unseres Glaubens kostbarer als Gold ist, die Bewährung unseres Glaubens. Because the trial of my faith, when it's tried in fire, weil die Bewährung meines Glaubens, wenn er sich durch das Feuer bewährt hat, comes out so precious. Und herauskommt, ist er so kostbar. Because my faith is tested for what it is. Weil mein Glaube auf Grund und Boden geprüft wird. And for some it's gold. Und bei manchen kommt Gold heraus. For some it's wood, hay and stubble. Bei manchen ist es Holz, Stroh und Stoppeln. For the situation will always prove your faith. Die Situation wird immer deinen Glauben zeigen. And the testing of your faith is actually the testing of your confession. Und die Prüfung deines Glaubens ist eigentlich die Prüfung dessen, was du bekennst. Because it's faith in the promises of God. Denn es geht um den Glauben an die Verheißungen Gottes. And unless I confess those promises, und wenn ich diese Verheißungen nicht bekenne, they don't do me any good. Nutzen sie mir gar nichts. So the trial of my faith is the trial of my confession of God's promises. So ist die Prüfung meines Glaubens die Prüfung meines Bekenntnisses über die Verheißungen Gottes. If you have trouble praying, wenn du Schwierigkeiten hast zu beten, pray out loud. Bete laut. Pray so that you, if you're around people, pray that you can hear it. Und wenn du dich unter Menschen befindest, bete laut, damit du dich hören kannst. Sometimes if you notice I'm sitting on the platform ready to speak on a Sunday. Manchmal siehst du, wie ich auf der Bühne sitze und mich vorbereite zu predigen an einem Sonntag. And if you were charismatic, you would think I was speaking in tongues. Und wenn du charismatisch wärst, würdest du denken, ich spreche in Zungen. Or a Pentecostal. Oder wenn du Pfingstler wärst. But I'm praying out loud to myself, to God, so I can hear it. Ich bete laut, damit ich das hören kann. Ich bete zu Gott. I'm speaking words. Ich spreche Worte aus. Because words are far more powerful than just thoughts. Weil Worte viel wirkungsvoller sind als nur Gedanken. The power of life and death is not in the thoughts. Die Macht von Tod und Leben ist nicht in den Gedanken. It's in the words. Sie liegt in den Worten. That are spoken. Die gesprochen werden. And we need to be so careful with what we say. Und wir müssen so aufpassen, was wir sagen. Because in Matthew chapter 12. Weil in Matthäus Kapitel 12. You don't have to turn there, but I'm going to bring a principle out. Ihr müsst da nicht hinblättern, aber ich möchte ein Prinzip daraus. The Lord was speaking to the Pharisees. Bringen, wo der Herr zu den Pharisäern spricht. In verse 33 he said, Either make the tree good and its fruit good. Vers 33. Entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut. Or make the tree bad and its fruit bad. Oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul. For the tree is known by its fruit. Denn an der Frucht wird der Baum erkannt. What is the fruit here? Was ist die Frucht hier? The words you speak. Die Worte, die du sprichst. And he said, you brood of vipers. Und er sagt, ihr Otternbrut. Which can also be translated, you generation of poisonous snakes. Was auch bedeuten kann, ihr Generation von Giftschlangen. How can you, being evil, wie könnt ihr, da ihr böse seid, poneros, speak what is good? Gutes reden. Agathos. For here it is, for the mouth speaks out of that which fills the heart. Denn aus der Fülle des Herzens, und jetzt kommt's, redet der Mund. For the mouth speaks out of that which fills the heart. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Question, what is our heart filled with? Frage, womit ist unser Herz gefüllt? The trial is going to reveal it. Der Test, die Prüfung wird das hervorbringen. Because you are going to speak what's in your heart in the trial. Weil du in der Prüfungssituation das aussprechen wirst, was in deinem Herzen ist. Verse 35. Vers 35. The good man out of his good treasure. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz. Brings forth what is good. Gutes hervor. And the evil man out of his evil treasure brings forth what is evil. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. And I say to you. Ich sage euch aber. That every careless word that men shall speak. Dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, they shall render account for in the day of judgment. Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. For by your words you shall be justified. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt and werden. By your words you shall be condemned. Und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Wow. Okay, wow. Back to the story of David. Zurück zur Geschichte von David. The trial. This situation with Goliath. Diese Prüfung, diese Situation mit Goliath. We all face a Goliath here and there. Uns allen steht hier und da ein Goliath gegenüber. It is a circumstance that's so overwhelming. Es ist eine Situation, die so überwältigend ist. So demonic. So dämonisch. So beyond me. So über mich hinaus. That only God can do this. Dass nur Gott das tun kann. There is just no way out without God. Es gibt keinen Ausweg ohne Gott. And then Psalm 46:1 becomes part of my life. Und dann wird Psalm 46:1 Teil meines Lebens. The Lord is my refuge and my strength. Der Herr ist meine Zuflucht und Stärke. A very present help in trouble. Eine sehr gegenwärtige Hilfe in der Not. Is this in my heart? Ist das in meinem Herzen? Is my heart filled with a treasure? Ist mein Herz gefüllt mit so einem Schatz? Or is it just filled with natural thinking? Oder ist es gefüllt mit natürlichem Denken? Is the word in my head but not in my heart? Ist das Wort in meinem Kopf, aber nicht in meinem Herzen? Ezra said this in Psalm 119 verse 11. Ezra sagte in Psalm 119, 11. Thy word have I hid in my heart. Dein Wort habe ich in meinem Herzen verborgen. That I might not sin against thee. Damit ich nicht gegen dich sündige. Someone wrote a tract that said this. Jemand hat auf einem Traktat geschrieben. Missing heaven by 18 inches. Um ein paar Zentimeter am Himmel vorbei. 18, that's about 25 centimeters. 25 Zentimeter. How many? 45, thanks. 45 Zentimeter. Yeah, exactly. Okay, pretty much exactly. Okay. Ziemlich genau. Missing heaven by 45 centimeters. Um 45 Zentimeter am Himmel vorbei. Do you know how? Wisst ihr wie? Because it was in the mind, but it was never in the heart. Weil es nur im Kopf stecken blieb und nicht in das Herz kam. We believe from the heart for salvation. Wir glauben vom Herzen aus, dass wir errettet werden. And the word needs to be in my heart. Und das Wort muss sich in meinem Herzen befinden. Colossians 3:16. Kolosser 3:16. Let the word of Christ. Lass die, das Wort Christi. Dwell richly in my heart. Wohne reichlich in euren Herzen. With speaking to one another with psalms and hymns. Und sprecht zueinander mit Psalmen und Liedern. Psalm 23, Psalm 27, Psalm 1. Meditate on the word of God day and night. Denkt über das Wort Gottes nach, Tag und Nacht. And I will be like a tree planted by the rivers of water. Dann werde ich sein wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Now where was I? Oh, Colossians 3:16. Kolosser 3:16. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. Einander aufbauen mit geistlichen Liedern und Psalmen und Hymnen. Making a melody unto God. I think it says that. Und eine Melodie. It's true. Eine Melodie machen zu with Gott. Thanksgiving. Mit Danksagung. The word is grace, charis. Das Wort ist Charis, can also Gnade. Mean thanksgiving. Kann auch Danksagung bedeuten. With thanksgiving in my heart. Mit Dank in meinem Herzen. Unto God. Gott gegenüber. The word is dwelling richly inside of me. Das Wort wohnt reichlich in mir. And we need to take time before Goliath shows up. Und wir müssen uns Zeit nehmen, bevor Goliath kommt. So that the word is in our hearts. Damit das Wort in unseren Herzen ist. And every little circumstance. Und jede kleine Situation. Is a test. Ist eine Prüfung. For what my confession is. Darüber, was mein Bekenntnis ist. And as I confess the Lord's promises. Und während ich die Verheißungen Gottes ausspreche. This will work to the good. Wird sich das zum Guten wenden? I don't know how. Ich weiß nicht wie. But the Lord works everything to the good. Aber der Herr wirkt alles zum Guten. I don't know how this little car accident. Ich weiß nicht wie dieser kleine Autounfall. Where I didn't see the ice. Wo ich das Glatteis nicht gesehen habe. And I smashed into the car in front of me. Und ins vordere Auto hineingerast bin. And now I got to pay for his car. Jetzt muss ich für sein Auto zahlen und mein Auto. Well, at least my car. Also meins auf jeden Fall. I don't have full insurance. Weil ich keine volle Versicherung habe. How could this work to the good? Wie könnte sich das zum Guten auswirken? This doesn't work to the good. Das wirkt nicht zum Guten. I just lost money. Ich habe Geld verloren. Time. Zeit. Energy. Energie. But this is the trial of my confession. Aber das ist die Prüfung meines Bekenntnisses. Perhaps. Vielleicht. From the book of Philemon. Aus dem Buch Philemons. Perhaps. Vielleicht. God did this. Hat Gott das gewirkt? Perhaps God sent Onesimus here. Vielleicht hat Gott den Onesimus hergeschickt. So he could get saved. Damit er errettet werden kann. Then he could return as a brother. Und als Bruder zurückkehren konnte. Onesimus the runaway slave. Onesimus der entlaufene Sklave. The apostle Paul, the word perhaps. Der Apostel Paulus, das Wort vielleicht. Opening up the ceiling. Dass die Decke öffnet. Looking at divine possibilities. Und ich kann göttliche Möglichkeiten sehen. Perhaps this was God. Vielleicht war das Gott. Perhaps in 3 months from now I would have been driving too fast and gotten killed. Vielleicht wäre ich in 3 Monaten zu schnell gefahren und wäre beim Unfall umgekommen. Maybe God allowed this to slow me down. Vielleicht hat Gott das erlaubt, dass ich langsamer fahre. What's my confession? Was ist mein Bekenntnis? Is it going to be negativity? Wird es Negativität sein? Am I going to fail that little test? Werde ich diese kleine Prüfung nicht bestehen? This little fender bender. Dieser kleine Zusammenstoß? Yeah, that cost me 500 euro. Das mich 500 Euro gekostet hat. This little test. Diese kleine Prüfung. And it's going to prove what's in the heart. Und das wird sich jetzt zeigen, was im Herzen ist. Of course it's irritating. Natürlich ist es ärgerlich. But what's the confession? Aber was ist das Bekenntnis? I remember I came back from Romania. Ich erinnere mich auf dem Rückweg von Rumänien. My wife and I were in there for a week. Meine Frau und ich waren dort eine Woche lang. Preaching. Ich habe gepredigt. And that was like 15 years ago. Das war vor 15 Jahren. And we didn't have like any money back then. Wir I mean like zero, damals you know? Kein Geld, we gar were nichts. Just like we were just living on fumes, you know? Wir haben it's von like Luft when your und Liebe car has no gas, it's just fumes, so you wie wenn das Auto keinen wenn nichts im Tank ist. Yeah. Von Luft und Liebe. Yeah, you're just living off the fumes, but God is so faithful. Aber Gott ist so treu. And you're so naive, you don't even realize. Und du bist so naiv, dass du es gar nicht merkst. It's just always there, and you're just kind of serving the Lord. Es ist einfach immer alles da und du dienst einfach dem Herrn. And then we come back from Romania. Und dann kommen wir von Rumänien zurück. So when I lived at Forosgasse, right? Da wohnte ich in der Forosgasse. Yeah. Coming up the stairs, real tired from a long week. Und ich gehe die Stiegen hinauf und bin müde von einer langen Woche. Look at the front door. Schau mir die Wohnungstür an. It's smashed. Ist kaputt. It's chained. Und mit Ketten the zugemacht. Window's broken. Das Fenster ist zertrümmert. What? Was? I look at the little note there. Und da ist eine kleine Notiz. It's like a colored note. So hat so eine bestimmte Farbe. Looks like it's official. Schaut aus, als ob das offiziell wäre. It was the fire department. Es war die Feuerwehr. It says that our washing machine pipe broke. Da steht, dass das Rohr unserer Waschmaschine zerborsten ist. And it flooded the apartment underneath. Und die Wohnung unter uns unter Wasser gesetzt hat. And the one underneath that. Und die Wohnung unter der Wohnung. And the person underneath them finally called the fire department. Und der unter denen gewohnt hat, hat endlich die Feuerwehr angerufen. Because the water was coming through her electrical outlets. Weil das Wasser aus ihren Elektroleitungen kam, Stromleitungen. And the fire department came and it took them a half an hour to get through the door. Und die Feuerwehr brauchte eine halbe Stunde, um die Tür zu öffnen. So I went to the neighbor downstairs. So ging ich zum Nachbar nach unten. I looked at his apartment, it was all wet. Und ich schaute mir seine nasse Wohnung an. You know what I did? Wisst ihr, was ich gemacht habe? I sat right on the floor. Ich habe mich dort auf den Boden fallen lassen. My knees were so like rubber bands. Meine Knie waren wie Gummi. I sat right on his kitchen floor. Ich bin auf seinem Küchenboden niedergesunken. I just wanted to go to sleep right there, never wake up. Und wollte dort einfach mich hinlegen und schlafen. I thought, how could God, we serve you. Ich dachte, Gott, wie kann das sein? Wir dienen dir. How can this work to the good? Wie kann sich das zum Guten wirken? Well, it was a good lesson. I tell you, I got a nice strong pipe on my machine now. Es war eine gute Lektion. Ich habe jetzt ein sehr gutes Rohr an meiner Maschine. Yeah, on the washing machine. An der Waschmaschine, ganz sicher. I mean, I don't really know what I learned from that. Just be more careful. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt daraus gelernt habe, einfach vorsichtiger zu sein. But it was amazing that the amount of money that it cost us was only 14,000 shillings. Aber es war erstaunlich, die Summe, die wir zahlen mussten, waren nur 14,000 Schilling. And someone gave it to us without even knowing the situation from outside the country within a week or two. Und jemand aus dem Ausland gab uns genau diese Summe Geld, obwohl er gar nichts von der Situation wusste. But at least my confession. Aber zumindest war mein Bekenntnis, this will work to the good. Das wird sich zum Guten auswirken. I don't know how. Ich weiß nicht wie. I still don't know how. Ich weiß immer noch nicht God wie. Will have to show me when we get there. Gott muss mir zeigen, wenn ich da hinkomme. But the trial is the test of my confession. Aber die Prüfung ist die Prüfung meines Bekenntnisses. And as I sat on this guy's floor, und während ich auf dessen Küchenboden saß und an all das Geld dachte, was ich für all diese Wohnungen aufbringen muss, dachte ich, alle Dinge wirken zum Guten. Gott macht es, ich weiß nicht wie. Wo David hier Goliath gegenübersteht, he's got a confession. Er hat ein Bekenntnis. Against Goliath long before he throws the sling. Gegen den Goliath lang bevor er noch die Steinschleuder benutzt. And the stone that he slings. Und den Stein, den er schwingt, represents a promise from God for us. Der steht für eine Verheißung Gottes and für uns. And the sling represents my mouth. Und die Schleuder repräsentiert meinen Mund. Right, a promise in my mouth. Eine Verheißung in meinem Mund. That I sling at the situation. Die ich in die Situation hineinschleuder. I speak this into the situation. Ich spreche das in die Situation hinein. Wait a minute. The Lord is my refuge and my strength. Warte mal, der Herr ist meine Zuflucht und meine Stärke. A very present help in trouble. Eine sehr gegenwärtige Hilfe in der Not. The power of life and death is in the confession. Die Macht des Lebens oder des Todes liegt im Bekenntnis. David defeated Goliath. David hat den Goliath long before he shot that stone. Besiegt lang bevor er noch diesen Stein geschleudert hatte. Because he slew him with a promise. Weil er ihn mit einer Verheißung erschlagen hat. He slew him with a confession. Er erschlug ihn mit einer Verheißung, and mit einem Bekenntnis. As we move down here, verse 41. Und wenn wir jetzt zu 41 gehen. Then the Philistine came and approached David. Und der Philister ging und kam David immer näher. With the shield bearer in front of him. Mit dem Mann, der das Schild trug, vor ihm. When the Philistine looked and saw David. Als aber der Philister hinschaute und David sah. He disdained him. Verachtete er ihn. For he was but a youth and ruddy with a handsome appearance. Weil er noch jung war und er war rötlich und schön von Aussehen. And the Philistine said to David, "Am I a dog that you should come to me with sticks?" Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du zu mir mit Stöcken kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Look at his confession. Schau dir sein Bekenntnis an. Cursing. Er verflucht. But look at David's. Aber schaut euch Davids an. Verse 44. Vers 44. And the Philistine also said to David, und der Philister sagte zu David, come to me and I will give your flesh to the birds of the sky and the beasts of the field. Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. But David said to the Philistine, und David antwortete dem Philister, you come to me with a sword, a spear and a javelin. Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. But I come to you in the name of the Lord of hosts. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen. The God of the armies of Israel. Des Gottes der Schlachtreihen Israels. Whom you have taunted. Den du verhöhnt hast. This day the Lord will deliver you into my hands. Heute wird der Herr dich in meine Hände ausliefern. And I will strike you down and remove your head from you. Und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. And I will give the dead bodies of the army of the Philistines this day to the birds of the sky and the wild beasts of the earth. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. That all the earth may know that there is a God in Israel. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Watch this. Jetzt passt auf. And that all this assembly may know that the Lord does not deliver by sword or by spear. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer errettet. For the battle is the Lord's. Denn des Herrn ist der Kampf. Boy, where did he get that from? Wow, wo hat er das hergenommen? Maybe Exodus 14:14. Vielleicht 2. Mose 14:14. Where Moses said, "Stand still, for the Lord will fight for you." Wo Moses sagt, bleibt stehen, denn der Herr wird für euch kämpfen. Maybe he had learned this. Vielleicht hat er das gelernt. In Sunday school. In der Sonntagsschule. And he hid it in his heart. Und hat es in seinem Herzen verborgen. Maybe in Sunday school they had taught these little Jewish boys all about Moses and the Ark and all that stuff. Vielleicht hat man in der Sonntagsschule diese kleinen jüdischen Buben alles über Mose gelehrt. Well, not Moses and the Ark, but you know, Moses and then Noah in the Ark. Und Noah und die Arche. And all the stories. Und die ganzen Geschichten. You know, just like we do. So wie wir das machen. And here's this boy who hides it in his heart. Und da ist dieser Bub, der das in seinem Herzen behält. He's got a treasure inside. Er hat einen Schatz innen. He's got these verses that are promises from God. Er hat diese Verse, die Verheißungen Gottes sind. The battle is the Lord's. Der Kampf ist des Herrn. The battle against my older brother is the Lord's. Der Kampf gegen meinen älteren Bruder gehört dem Herrn. The battle against those other shepherds is the Lord's. Der Kampf gegen diese anderen Hirten ist des Herrn. And the battle against this lion is the Lord's. Und der Kampf gegen diesen Löwen gehört dem Herrn. And his confession is being tested. Und sein Bekenntnis wird geprüft. Because what's in the heart is being tested. Denn es wird geprüft, was im Herzen ist. For out of the heart we speak. Denn wir sprechen, was im Herzen ist. And if the treasure is bad, so is the confession. Und wenn der Schatz böse ist, ist es das Bekenntnis and auch. The trial will reveal it. Und die Prüfung wird das herausbringen. And there's no way around it. Und da gibt es keinen Ausweg. When God allows a Goliath to come, wenn Gott erlaubt, dass ein Goliath kommt, what you stored in your heart is about to be revealed by what you say with your mouth. Dann ist das, was du in deinem Herzen bewahrt hast, kommt zutage. Yeah. What you stored in your heart, was du in deinem Herzen is about to be revealed by what you say with your mouth. Hast, das wird sich zeigen in dem, was du mit deinem Mund bekennst. Yeah. The battle is the Lord's. Der Kampf ist des Herrn. That was David's confession. Das war das Bekenntnis Davids. Battle is the Lord's. Die Schlacht ist des Herrn. And I love verse 48 as we close. Und ich liebe Vers 48, wenn wir jetzt abschließen. Then it happened when the Philistine arose and came and drew near to meet David. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam. David ran quickly toward the battle line to meet the Philistine. Da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. And David put his hand in his bag. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche. And took from it a stone and slung it. Und nahm einen Stein heraus und er schleuderte. That bag represents my heart. Diese Tasche steht für mein Herz. What is in my heart that I can draw from? Was ist in meinem Herzen, was ich hervornehmen kann? It can't just be a Bible verse. Das kann nicht nur ein Bibelvers sein. That's not tested. Der noch nicht bewährt wurde. In the little things. Der sich nicht bewährt hat in den kleinen Dingen. I can't just get a concordance and say I need a promise from God really bad here. Ich kann nicht einfach eine Konkordanz nehmen und sagen, jetzt brauche ich schnell eine Verheißung Gottes. Now you got to use something that you've been using. Du musst etwas verwenden, was du schon verwendet hast. It's got to be tested. Es muss sich bewährt haben. And you reach into your heart. Und du schaust in dein Herz hinein. Not into the concordance of your mind. Nicht in die Konkordanz deiner Gedanken. Into your heart. In dein Herz. What you have believed. Was du schon geglaubt hast. What you have tested through the little circumstances. Was du in den kleinen Situationen schon ausprobiert hast. And you reach for that favorite verse. Und du greifst auf den Lieblingsvers zurück. And you put it in the sling. Und du tust ihn in die Schleuder. And you shoot it. Und du schießt es. Thank you. And it hit him. Und es traf ihn. Right in the forehead. Genau auf der Stirn. And it's interesting, it stuck in his forehead. Und es ist interessant, er drang ihm in die Stirn ein. I mean, I can imagine it bouncing off, but sticking in the forehead. Ich kann mir vorstellen, dass es wieder abgeprallt ist, aber dass es da drin blieb in der Stirn. I mean, this thing had to be really moving. Das muss sich schnell bewegt haben. Could you imagine? Everybody's watching, right? Kannst du dir das vorstellen? Jeder schaut dazu. Goliath. Hier kommt der Goliath. Give me the birds. Ich gebe dich den Vögeln. He starts moving toward David. And David sees him. Er kommt auf den David zu und then David he sieht reaches ihn. Into the pouch. Dann greift er in die Tasche. He's not like waving the slingshot around. Er winkt nicht mit der Schleuder herum. He doesn't even have the rock out yet. Er hat noch nicht einmal den Stein heraus. He's talking to Goliath. Er spricht noch mit Goliath. Then Goliath starts coming at him. Dann beginnt der Goliath auf ihn zuzukommen. He goes right in. Er greift hinein. Into the pouch, pulls out a rock, puts it in the sling. In die Tasche, nimmt einen Stein, tut ihn in die Schleuder. And starts running. Und rennt auf ihn zu. And everybody's watching. Und jeder schaut zu. And nobody knows what happened. Und niemand weiß, was passiert. They just see. Sie sehen nur diese Bewegung. Then it's silent. Dann Stille. And there's Goliath just standing there. Und der Goliath steht nur da. Everyone's like. Jeder sagt, was ist passiert? And then all of a sudden he just like tips over. Und plötzlich kippt er um. Just like a building, like a tree. Wie ein Hochhaus oder ein Baum. And you see all the dust go up. Und der ganze Staub all the geht Philistines auf. Are like, und die Philister denken sich, oh my. Du liebe Güte. And then David runs over. Und dann rennt David dahin. And he doesn't have a sword. Er hat nicht einmal ein Schwert. Pulls out Goliath's own sword. Nimmt Goliaths Schwert. And Goliath is judged by his own weapon. Und Goliath wird durch seine eigene Waffe gerichtet. We are going to be judged by our own words. Wir werden durch unsere eigenen Worte gerichtet. And then, And Goliath is done. Und Goliath ist And what K.O. a victory. Was für ein Sieg. Wow, I mean, what a turn of events. Was für eine glückliche Wendung der Dinge. Like here's Goliath, like, oh, and the Philistines are all laughing and rejoicing. Da ist der Goliath und die Philister jubeln und freuen sich. Yeah, yeah. And all of a sudden, diff, yeah. Und plötzlich, diff. And could you imagine just like from the cheering to the doof? Könnt ihr euch vorstellen von dem Jubel zu dem doof? He's down. Der liegt am Boden. And then to see that sword come out and Und plötzlich kommt das Schwert hervor und Wow. Wow. All the stories that were told that night about David. Stellt euch die Geschichten vor, die über David an dem Abend erzählt wurden. You should have seen him. Du hättest ihn sehen sollen. It was unbelievable. Das war unglaublich. There he was, the giant was coming. Da war er, der Riese kam. You got all the children around. Da sind alle Kinder im Kreis. And David came. Und David kam. And he threw the stone and bingo. Und er schwang den Stein und bingo. Like out of nowhere. Aus dem Nichts. This boy has a confession. Hat dieser Bub ein Bekenntnis. So he slew Goliath. Er hat also den Goliath erschlagen. Long before he threw the stone. Längst bevor er noch den Stein schmiss. So ist es auch bei uns. What are we hiding in our hearts? Was ist bei uns im Herz verborgen? It's gotta be more than information in the mind. Es muss mehr sein als nur Kopfinformation. I'd rather have experience a few simple verses. Es ist mir lieber, dass ich ein paar einfache Verse erlebt habe. Like the Lord is my shepherd. So wie der Herr ist mein Hirte. I'll never lack anything. Mir wird nichts mangeln. I have thrown that stone Den Stein hundreds and hundreds of times. Habe ich hunderte und hunderte Male geworfen. I've gone up to Goliath and taken it right out of his forehead and put it back in my pouch. Ich bin wieder zum Goliath gegangen, habe es aus seiner Stirn rausgenommen und habe es mir wieder in die Tasche getan. Take a little pocket knife out, say, so mit dem Taschenmesser rausgepult. Just clean it off a little bit. Bisschen sauber gemacht. Put it back in the pouch. Zurück in die Tasche. Right? So there we are. This so is geht's the way we learn to live. Und wir lernen zu leben. But learn to throw those stones at, you know, like pesty little dogs first. Aber probier das aus erst an lästigen kleinen Hunden, yeah. Diese Steine no, zu werfen. Try him on that first. Versuch es dabei zuerst. Before Goliath comes. Bevor der Goliath kommt. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel. We have your promises. Wir haben deine Verheißungen. And yet they are so untested in our lives at times. Und doch sind sie oft so ungebraucht in unserem Leben. So the trial of our faith is more precious than gold. So ist also die Prüfung unseres Glaubens mehr kostbarer als Gold. When it's tried by fire. Wenn durch Gold geprüft wird, durch Feuer geprüft yeah. wird. So thank you for your faithfulness. Danke für deine Treue. Thank you for the testings. Danke für die Prüfungen. We pray that our confession would be something that would bless you. Wir beten, dass unser Bekenntnis etwas ist, was dich segnet möge. Dass wir es nicht vergessen. Dass die Macht des Lebens und des Todes sich in der Zunge befindet. Segne diese Worte in unseren Herzen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.